Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Hallo und willkommen zum Krähennest. Ich bin der Kaimi und ich rede heute mit dem Che Guevara und dem Strange Choice über Liquid Feedback. Stellt euch zwei doch mal kurz vor. Ja, hallo, ich bin der Che Guevara, komme aus Mönchengladbach, habe die AG Liquid Feedback gegründet und ja, da wollen wir eigentlich heute drüber reden. Ja, hallo, ich bin der Strange Choice und komme überraschenderweise auch aus Mönchengladbach und kümmere mich bei der AG Liquid Feedback ein wenig um die Technik. Liquid Feedback heißt in dem Fall Feedback mit V-I-T, wie die schöne Vitus oder Fitus-Stadt, ich weiß nicht, wie ihr sie nennt, namens Mönchengladbach. Was macht ihr denn in dieser AG? Ja, also wir haben uns als erstes mal mit der Programmierung der API beschäftigt. Das heißt also, wir haben in PHP Klassen geschrieben, um uns später dann ein eigenes Frontend schreiben zu können. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Dann kann man so ein bisschen vergleichen mit der saftigen Kumquat. Die hat ja sowas Ähnliches gemacht, nur in einer anderen Sprache. Wir haben uns damals für PHP entschieden, weil es eben eine weit verbreitete Programmiersprache ist, die eben von vielen Leuten genutzt wird und von vielen Leuten gekonnt wird. Und das war eigentlich der Grund, warum wir uns für PHP entschieden haben. Der zweite Punkt, wir wollen Liquid Feedback, also mit F-Feed, nach vorne bringen, wollen es einfach pushen. Und da war unsere Idee, dass wir dem Bürger der Stadt, der kreisfreien Stadt Mönchengladbach, ein Liquid Feedback zur Verfügung stellen, was wir eben dann eben Liquid Feedback mit V geschrieben, eben wegen unserer Vitusstadt nennen, wo er über Ratsentscheidungen, die anstehen, abstimmen kann und wir den Ratsmitgliedern diese Abstimmungsergebnisse zur Verfügung stellen und hoffen, dass wir damit einen Einfluss gewinnen können. Und um uns darauf vorzubereiten, wenn wir dann 2014 in den Rat einziehen, schon vorbereitet sind, dass wir das Ding dann eben auch ganz offiziell machen können. Das, was wir da machen, ist natürlich nicht verbindlich, weil wir ja eben noch nicht im Rat der Stadt sind und somit das auch gar nicht können. Und das ist das, was wir machen. Sowas Ähnliches gibt es ja, wenn ich da richtig informiert bin, schon im Friesland oben. Das nennt sich dann Liquid Friesland. Habt ihr euch da was abgeguckt? Machen die was anders? Kann man das einfach so übernehmen oder wie habt ihr das angefangen? Also die Idee war vorher da. Liquid Friesland hat uns sozusagen als Kreis das sozusagen weggenommen, dass sie der erste Kreis sind. Wir werden aber die erste kreisfreie Stadt sein, die das einführt in Deutschland. Wir haben also einen sehr guten Draht zu den Leuten da. Wir haben also einen sehr guten Draht mit dem Pressesprecher dort. Den haben wir in Berlin auch persönlich kennengelernt. Wir waren auf dem Launch-Treffen, wo eben die neue Liquid Feedback Version 2.0 vorgestellt wurde, und da war ja eben auch Friesland vertreten, haben mit denen auch einen entsprechenden Transfer ausgemacht. Es gibt halt bestimmte Dinge, die jetzt in Liquid Friesland implementiert wurden, die wir natürlich nutzen können. Dazu gehört eben ein schnelles Regelwerk. Bis dato ist es ja so, dass eine Ja-Nein-Abstimmung gibt's eigentlich in Liquid Feedback nicht. Aber aufgrund von Friesland ist das eingeführt worden. Es ist ein neues Regelwerk. Das heißt also, da kann man im Endeffekt nur Ja oder Nein sagen. Das hat eben mit den Ratsbeschlüssen zu tun. Und Ratsbeschluss wird ja auch so abgestimmt, dass eben ein Teil sagt Ja, ein Teil sagt Nein. Da gibt es natürlich noch Enthaltungen. Ne? Das ist klar, das gibt es natürlich auch. Und das ist eingeführt worden, das übernehmen wir natürlich. Und wir. Also das heißt dann quasi, man stellt eine Initiative ein, also in dem Fall einen Ratsbeschluss, und dann besteht nicht die Möglichkeit, Alternativinitiativen einzubringen, sondern man kann dann nur am Ende bei der Abstimmung Ja, Nein, Enthaltung sagen. Korrekt, das ist richtig. Das Einzige, was man da machen kann, ich sage jetzt mal, Anregungen, Wünsche äußern. Als Beispiel dafür nenne ich eigentlich immer der Ratsbeschluss heißt, wir möchten gerne, dass alle Laternenpfähle in Mönchengladbach rot sind. Das soll ein Ratsbeschluss sein. So, jetzt schreibt einer eine Anregung rein und sagt, ja, ist doof, die ganzen Rot-Grün-Schwachen, die sehen das überhaupt nicht. Für die ist das eine ganz blöde Farbe. Ich würde da zustimmen, wenn das gelb wäre. Und das ist in Friesland genauso. Da werden halt Anregungen reingemacht und da können dann eben die Bürger sagen, ja, okay, finde ich toll, die Anregung. Und das ist dann eben wieder so ein Hinweis für das Ratsmitglied zu sagen, ah, ja, alles klar. Wenn wir die jetzt umschreiben in alle Laternenpfähle sollen gelb werden, dann wären die Bürger auch dafür und haben sozusagen die Rückendeckung. Da, so funktioniert das Ganze. Man kann also wirklich keine Gegeninitiative einstellen, weil eben der Ratsbeschluss steht da fest. Habt ihr denn im Vorfeld das mit dem Rat besprochen? Gibt es da Unterstützung? Oder also seht ihr das eher skeptisch oder wissen noch gar nichts davon? Also in der Presse war auf jeden Fall schon. Ne? Es gibt also zwei Pressemeldungen dazu, dass wir das einführen wollen. Wir versuchen natürlich nicht über den Rat, sondern es wäre ja dann die Verwaltung, in elektronischer Form die Ratsbeschlüsse zu bekommen. Das stellt sich etwas schwierig dar. Wir haben also, es gibt ein Ratsinformationssystem in Mönchengladbach, da sind die ganzen Sachen hinterlegt, aber die sind mal Word-Dokumente, mal sind es PDFs, mal sind es wahrscheinlich irgendwelche Grafiken, das ist also sehr, sehr schwierig. Wir haben uns eigentlich damit abgefunden, dass wir wahrscheinlich die ganzen Sachen eintippen müssen. Und das zur Verfügung stellen der entsprechenden Ergebnisse ist relativ einfach. Im Ratsinformationssystem sind zu diesen entsprechenden, es gibt ja auch Ausschüsse und solche Dinge, die entsprechenden Adresslisten hinterlegt mit E-Mail-Adressen. Das heißt also, wir können dann daraus aus diesen Ergebnissen der Bürger können wir PDFs erzeugen. Und diese PDFs können wir dann eben entsprechend aufgrund der Adressliste, die wir haben, an die entsprechenden Ratsmitglieder weiterleiten. Also worauf ich hinaus wollte mit der Frage ist ja, ob absehbar ist, ob dieses System akzeptiert wird dann auch von den Ratsmitgliedern, denn wenn das dann nur nebenher läuft, dann ist das zwar ein schöner Spielplatz, aber dann kann man da nicht wirklich was mitmachen. Dementsprechend würde mich halt interessieren, ob es da Fraktionen gibt, den ganzen Rat oder auch nur einzelne Ratsherren, die das gerne machen würden und das gerne übernehmen möchten. Wir haben hier in Mönchengladbach auch einen engen Kontakt mit der Linken und da gibt es jemanden, der sich da auch für einsetzt, der es auch ganz gut findet, dass wir das machen, natürlich auch kritisch das Ganze sieht. Und da finden wir schon Unterstützung. Der wird uns also entsprechend unterstützen mit Vorlagen, dass wir die vielleicht ein bisschen früher bekommen und solche Dinge halt. Das passiert auf jeden Fall. Okay, du sagst, er sieht das natürlich auch kritisch. Als Pirat kennt man natürlich so die üblichen Bedenken, die in der Piratenfilterbubble so rumschwirren. Was sieht er denn kritisch an dem System? Oder die Linke, was sieht die kritisch an dem System in Mönchengladbach? Ja, Legation natürlich, unser Hauptthema. Und die Software an sich. Ne? Also diese Schulze-Methode ist natürlich schwer zu verstehen. Schwer nachvollziehbar und das sind so die Dinge, die er immer anspricht. Wo wir bei Delegationen sind, also ihr bietet das ja, oder euer Ziel ist es, das anzubieten für jeden Bürger Mönchengladbach. Könnt ihr oder wollt ihr irgendwie sicherstellen, dass jeder nur einen Account hat? Wie wollt ihr das machen? Wie sieht das aus? Also, wir haben jemanden, der im öffentlichen Dienst arbeitet, der hat einen entsprechenden Brief vorbereitet. Das heißt also, wir haben erstmal die Akkreditierung funktioniert erstmal persönlich. Die können sich also auf einem Stammtisch, auf unserer Crew-Sitzung, auf unserem AK Kommunalpolitik, auf unserer Sitzung bei Liquid Feedback, können die sich in den entsprechenden Räumlichkeiten Auge in Auge akkreditieren. Des Weiteren, der Brief, den ich gerade angesprochen habe, der wird an die Verwaltung geschickt. Da steht im Grundsatz drin, dass wir eben denen gerne alle 4 Wochen eine Tabelle schicken wollen mit den entsprechenden Namen und den Straßen und die uns sagen sollen, ob das immer noch Bürger der Stadt Mönchengladbach sind. Das ist so ähnlich wie in Friesland. In Friesland ist das natürlich etwas einfacher. Die machen das genauso. Die gehen auch erstmal ins Risiko und sagen, mir ist doch egal, wenn sich da 3 Leute irgendwie anmelden, die vielleicht nicht in Friesland sind und ich das erst nach 4 Wochen merke. Die überprüfen dann auch alle 4 Wochen die Adressdaten, ob die Leute wirklich in Friesland wohnen. Tja, das ist ein schöner Nebeneffekt von unserem Meldegesetz, wo man sich solche Auskünfte einholen darf, wenn man schon eine Adresse hat und einen Namen. Wie macht ihr das denn grundsätzlich mit dem Datenschutz? Denn wenn die Bürger zu euch kommen und ihre Ausweisdaten angeben müssen, um akkreditiert zu werden, ist das ja grundsätzlich immer eine kritische Sache. Ja, wir speichern eben nur die Daten, die wir auch brauchen. Das ist im Endeffekt der Name und die E-Mail-Adresse. Das sind also Daten, die dauerhaft gespeichert werden. Der Rest wird also nicht dauerhaft gespeichert. Der wird einfach nur sozusagen Auge in Auge überprüft. Ne? Im Endeffekt, ne, guckst drauf, Bild stimmt, Adresse ist aus Mönchengladbach, Ausweis ist noch gültig und dann wird eben entsprechend der Invite-Code an Hans Müller abgegeben. Und auch nur Hans Müller gespeichert. Okay, macht ihr das mit bürgerlichem Namen, mit freiem Nickname? Das kann der Bürger dann selber entscheiden. Ne? Der hat also entsprechend die Möglichkeit, der kriegt ja den Invite-Code. Dann hat er einmal den sogenannten Screen-Namen. Da kann er theoretisch Hans Müller eintragen oder auch Che Guevara. Und dann gibt es eben noch den sogenannten Anmeldenamen. Den kann er natürlich entsprechend, wie wir das von unseren Liquid-Feedback-Instanzen kennen, frei wählen. Und das finde ich als Autonym-Verfechter natürlich gut. Wie sieht das denn aus? Wir haben jetzt darüber geredet, dass Ratsbeschlüsse quasi von außen vom Rat in dieses System reingekippt werden, dann wird abgestimmt, dann geht das Feedback wieder zurück. Wollt ihr auch die Möglichkeit anbieten, dass vom Bürger ein Vorschlag kommt, der dann in den Rat reingeht zur Abstimmung? Das ist in der Diskussion. Das wäre gemäß der Gemeindeverordnung von Nordrhein-Westfalen, wäre das der Paragraph 25, glaube ich, oder 24, muss ich gleich nochmal nachlesen, dass man eben Eingaben machen kann. Die müssen halt, was weiß ich, telefonisch, schriftlich und so weiter sein. Und das ist ja genau das, was die in Friesland geändert haben. Die haben halt für diese Dinge, das machen die nämlich, die haben für diese Dinge halt den Eingangskanal in ihren Gesetzgebungen, das ist bei denen der Paragraph 34 und 35 der Kommunalverordnung, den haben die insofern um das Wort, sage ich jetzt mal, Liquid Feedback erweitert. Und natürlich wollen wir das irgendwann auch mal machen. Das kann aber natürlich nur funktionieren, wenn sozusagen einer von uns die Patenschaft übernimmt. Der Bürger würde das Ding halt reinbringen und wir müssten es halt dann ausdrucken und müssten es dann in Papierform bei der Verwaltung abgeben. Das ist auch eine Idee, die wir haben. Die wird aber in der ersten Ausbaustufe noch nicht kommen. Da sind wir dann wieder beim Thema Ratsfraktion der Piraten. Genau, wir müssen halt theoretisch und auch praktisch dieses Gesetz ändern, also die Gemeindeordnung erweitern. Und das kriegen wir halt erst hin, wenn wir selber am Rat der Stadt sind. Na gut, ich merke mal an, in Nordrhein-Westfalen ist eh noch etwas schwieriger mit den Bürgereingaben, als das in Friesland der Fall ist, weil hier auch noch Unterstützer und Unterschriften gebraucht werden. Ja gut, das würde doch, also von meinem Verständnis her, wegfallen, wenn sich eine beliebige Fraktion fände, die sagt, wir nehmen Dinge, die dort eingegeben werden, es liegt für Feedback, und wenn die positiv abgestimmt werden, bringen wir die einfach als Fraktion ein, oder nicht? Ja, genau, dann schon, aber es wird ja noch etwas dauern, ehe die Piraten im Rat sind. Ja, deswegen habe ich ja vorhin gefragt, ob es da schon Unterstützer gibt, denn es müssen ja nicht zwingend die Piraten machen. Es gibt ja auch noch ein paar andere Parteien in NRW, habe ich mir sagen lassen, sitzen bestimmt auch in Mönchengladbach im Rat. Deswegen finde ich es jetzt im Moment halt sehr spannend, wie stark da die Akzeptanz ist. Ja, das haben wir ja vorhin geklärt. Wie sieht es denn aus mit dem Interesse der Bürger bei euch in Mönchengladbach an diesem System? Da können wir noch nichts zu sagen, weil, wie gesagt, die Infoveranstaltungen ja erst demnächst laufen und die Akkreditierung auch demnächst erst anlaufen. Wie gesagt, der Starttermin ist ja der 2.1. Und ich sag mal, wenn wir den ersten Monat rum haben, können wir dann natürlich was zu sagen. Also du sagst ja vorhin, wart schon ein, zwei Mal damit in der Presse und da kam dann nicht der große Ansturm, der sagt, wo können wir unterschreiben? Ja, genau so ist es. Leider ist es so, dass nicht der große Ansturm kam. Ja, du sagtest, Infoveranstaltungen gehen nächste Woche los. Gibt es da was Genaueres? Jetzt ein Datum? Ja, so Datum, Uhrzeit, Ort, wie man da hinkommen kann, wenn man möchte. Wir haben uns den 16. haben wir uns, ja genau, 16. wollten wir eigentlich machen. Genau, ist das richtig? Ich bin total falsch, Entschuldigung, ich war im Januar, sorry. Es ist der 19. Wir wollen uns also am 19. machen. Das Ganze findet statt im TV 1848 auf der Bückelstraße 61 in Mönchengladbach. Und da werden wir da so ein bisschen informieren, auch so ein bisschen erzählen, wie ist flüssige Demokratie entstanden, so die Geschichte. Dann haben wir so eine Spielwiese entsprechend, wo wir die ganzen Sachen testen können und werden dann versuchen, den Bürgern das Ganze näher zu bringen. Und da können die sich dann auch direkt schon akkreditieren. Und Start ist dann wann? Achso, ja, um 19 Uhr. Achso, nee, ich meine jetzt den Start des Systems. Wann geht Liquid Feedback online? 2.1.2013. Also quasi pünktlich zum Jahresbeginn. Korrekt, so wie wir es geplant haben. Ja, dann bin ich sehr gespannt. Ihr werdet uns bestimmt auch auf einem Laufenden halten. Und ich als Nerd habe da jetzt noch so mehr so technische Fragen. Was habt ihr denn genau an dem System geschraubt? Was habt ihr im Interface verändert? Ja, da sagt am besten der Stranger ist was zu. Ich meine, es ist ja auch bei uns nicht so ganz unumstritten, dieses System, weil viele Menschen das zu unübersichtlich und zu schwierig zu bedienen finden. Von daher kann man da ja bestimmt auch die ein oder andere Lehre draus ziehen und oder mit der saftigen Kumpquat verheiraten, könnte ich mir vorstellen. Also dazu muss ich leider Gottes etwas sagen. Die API ist leider nur halb fertig, also nicht unsere, sondern die von von den Entwicklern geliefert wird. Es ist äußerst schwierig, da einen lesenden Zugriff hinzukriegen, weil die ein paar Sachen da vergessen haben und wir wissen leider nicht, wann die API soweit fertig ist, dass das funktionieren kann. Selbst die saftige Kumquat würde ja auch nur ein System aufbauen oder ein Frontend aufbauen, was nur lesenden Zugriff hat. Und der schreibende Zugriff, das ist halt äußerst schwierig. Und deswegen können wir da im Moment noch nichts machen. Du kannst im Endeffekt ein Nachrichtensystem machen, wo du halt Sachen auslesen kannst und kannst dich dann darüber informieren. Das wäre möglich. Aber wir können im Moment am Frontend eigentlich nichts ändern. Ach so. Habt ihr dann was vorbereitet, was dann irgendwann mal online geht? Oder habe ich euch missverstanden und du meintest vorhin was ganz anderes, was ihr da drumherum gebaut habt? Nein, das war korrekt. Wir haben sozusagen die Klasse geschrieben, um die API anzusteuern. Und das kann man halt bei uns auf der Seite entsprechend sich auch runterladen. Und das ist, wie gesagt, ein Programmierwerkzeug, damit du dir selber ein Frontend schreiben kannst. Und wir werden irgendwann auch mal ein Frontend schreiben, um bestimmte Dinge wie das auf Twitter rauszugeben, das auf Facebook rauszugeben oder wie auch immer. Und können das im Moment aber nicht realisieren, weil leider Gottes die API noch nicht komplett fertig ist von den Entwicklern her. Okay, das heißt, am 2.1. geht das in der Form online, wie wir das von den Piraten her kennen. Korrekt. Okay. Du sagtest gerade Webseite. Wo findet man denn eure Webseite? Ja, die Seite ist www.liquidfitback.de. Das wird es dann auch wieder in den Shownotes geben, natürlich, für diejenigen, die es interessiert. Habt ihr noch was, was ihr loswerden möchtet? Also ich habe eigentlich nur den Wunsch, dass uns alle dabei unterstützen, dass das ganze Ding erfolgreich wird, dass wir das hinkriegen und dass wir dadurch eben nochmal so einen kleinen Push für Liquid Feedback geben, so wie ständige Mitgliederversammlungen und solche Dinge halt. Jo, das hoffe ich auch. Wobei natürlich das Liquid Feedback auch ja wieder keine Beschlusskapazität in dem Sinne hat. Es gibt ja auch nur in Anführungszeichen Empfehlungen an den Rat aus. So ähnlich wie das jetzt ja im Moment bei den Piraten auch geht. Ja, natürlich, klar. Es ist keine Verbindlichkeit da. Also vielleicht dazu noch, wir haben eine ständige Mitgliederversammlung in Mönchengladbach, die läuft auch schon in einer Testphase bis zum 1.3.2013 und ab da ist die dann verbindlich. Also wir haben ein verbindliches Liquid Feedback in unserer Geschäftsordnung. Wir haben ein Piratenbüro und da ist halt die ständige Mitgliederversammlung entsprechend verankert und ab 1.3. ist das Ding verbindlich. Also wir machen hier in Mönchengladbach auf jeden Fall für uns als Piraten was Verbindliches. Dann shanghai ich euch jetzt schon mal für den, sagen wir mal, Anfang März. Dann dürft ihr ausgiebig über die Testphase eurer ständigen Mitgliederversammlung berichten. Ja, gerne. Gut, dann danke euch beiden für das Gespräch. Ja, dir auch vielen Dank für die Moderation. Und ja, hat Spaß gemacht. Ich danke auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.